Erster Jahwe sagte zu Josua, hab keine Angst. Nimm alle Soldaten mit dir. Geh nach Ägai. Ich werde dir den König von Ägai, sein Volk, seine Stadt und sein Land geben. Zweiter, du sollst mit Ägai und seinem König dasselbe tun wie mit Jericho. Aber ihr dürft das Vieh und die Beute für euch nehmen. Lege einen Hinterhalt westlich von der Stadt. Dritter, Josua ging mit allen Soldaten nach Ägai. Er wählte 30.000 starke Männer aus. Er schickte sie in der Nacht weg. Vierter, er befahl ihnen, passt auf. Legt euch westlich von der Stadt in den Hinterhalt. Seid nicht zu weit weg von der Stadt. Seid alle bereit. Fünfter, ich und meine Leute werden zur Stadt gehen. Wenn die Leute von Ägai uns angreifen, wie beim ersten Mal, dann werden wir vor ihnen fliehen. Sechster, sie werden uns verfolgen. Wir werden sie von der Stadt weglocken. Sie werden denken, sie fliehen vor uns wie beim ersten Mal. Wir werden weiter fliehen. Siebter, ihr aber sollt dann aus dem Hinterhalt kommen. Nehmt die Stadt ein. Jahwe, euer Gott, wird sie euch geben. Achter, wenn ihr die Stadt habt, dann steckt sie in Brand. Macht, was Jahwe euch sagt. Passt auf, ich habe es euch befohlen. Neunter, Josua schickte sie weg. Sie gingen in den Hinterhalt. Sie warteten zwischen Bethel und Ägai, westlich von Ägai. Josua blieb diese Nacht im Tal. Zehnter, am nächsten Morgen prüfte Josua die Soldaten. Dann ging er mit den wichtigsten Israeliten nach Ägai. Sie waren an der Spitze der Soldaten. Elfter, alle Soldaten, die bei ihm waren, gingen mit. Sie kamen zur Stadt. Sie lagerten sich nördlich von Ägai. Das Tal war zwischen ihnen und Ägai. Zwölfter, dann nahm Josua etwa 5000 Männer. Er ließ sie sich westlich von der Stadt in den Hinterhalt legen. Sie waren zwischen Bethel und Ägai. Dreizehnter, sie stellten die Soldaten nördlich von der Stadt auf. Die Nachhut war westlich von der Stadt. Josua ging in dieser Nacht in die Mitte des Tals. Vierzehnter, der König von Ägai sah das. Die Leute von Ägai eilten. Sie brachen früh auf. Sie gingen den Israeliten entgegen, um zu kämpfen. Der König und seine Soldaten gingen zu einem Ort östlich der Steppe. Er wusste nicht, dass westlich der Stadt ein Hinterhalt war. 15. Josua und alle Israeliten taten so, als ob sie verloren. Sie flohen in Richtung der Steppe. 16. Alle Leute in Ägai wurden gerufen. Sie sollten die Israeliten verfolgen. Sie verfolgten Josua. Sie gingen immer weiter weg von der Stadt. 17. Niemand blieb in Ägai und Bethel. Alle gingen, um die Israeliten zu verfolgen. Sie ließen die Stadttore offen. Sie verfolgten die Israeliten. 18. Jahwe befahl Josua, strecke die Lanze in deiner Hand nach Ägai aus. Ich werde dir die Stadt geben. Josua streckte die Lanze nach der Stadt aus. 19. Die Männer im Hinterhalt brachen schnell auf. Sie eilten, als Josua die Hand ausstreckte. Sie gingen in die Stadt und nahmen sie ein. Dann steckten sie die Stadt schnell in Brand. 20. Die Leute von Ägai drehten sich um. Sie sahen Rauch von der Stadt zum Himmel steigen. Sie konnten nicht fliehen. Die Israeliten, die geflohen waren, drehten sich auch um. Sie kämpften gegen die Verfolger. 21. Josua und alle Israeliten sahen, der Hinterhalt hatte die Stadt eingenommen. Rauch stieg aus der Stadt auf. Sie drehten um. Sie griffen die Leute von Ägai an. 22. Die Leute von Ägai waren aus der Stadt gekommen, um zu kämpfen. Nun waren sie zwischen den Israeliten. Die Israeliten waren auf beiden Seiten. Sie töteten alle Leute von Ägai. Niemand konnte fliehen oder sich retten. 23. Sie nahmen den König von Ägai lebendig gefangen. Sie brachten ihn zu Josua. 24. Die Israeliten töteten alle Einwohner von Ägai auf dem Feld. Sie töteten alle mit dem Schwert. Dann gingen alle Israeliten zurück nach Ägai. Sie töteten die restlichen Einwohner. 25. An diesem Tag starben 12.000 Menschen. Das waren alle Männer und Frauen von Ägai. 26. Josua zog seinen Arm mit der Lanze nicht zurück. Er hielt ihn ausgestreckt. Er tat dies, bis alle Einwohner von Ägai getötet waren. 27. Die Israeliten nahmen das Vieh und die Beute aus der Stadt. Das war der Befehl von Jahwe an Josua. 28. Josua ließ Ägai in Brand stecken. Er machte die Stadt zu einem Schutthügel. Sie blieb eine Ruine bis heute. 29. Er ließ den König von Ägai bis zum Abend an einen Pfahl hängen. Als die Sonne unterging, befahl Josua: Nehmt seinen Körper vom Pfahl. Sie warfen ihn vor das Stadttor. Sie machten einen großen Steinhaufen über ihm. Dieser Haufen ist dort bis heute. 30. Danach baute Josua einen Altar für Jahwe. Jahwe war der Gott Israels. Der Altar war auf dem Berg Ebal. 31. Mose, der Diener Jahwes, hatte es den Israeliten befohlen. Es stand im Gesetzbuch von Mose. Der Altar war aus unbehauenen Steinen. Man hatte sie nicht mit Eisen bearbeitet. Sie brachten Jahwe Brandopfer und Heilsopfer auf dem Altar dar. 32. Josua schrieb dort auf die Steine. Er schrieb eine Kopie von Moses Gesetz. Dieses Gesetz hatte Mose den Israeliten gegeben. 33. Alle Israeliten standen dort. Die wichtigen Leute, Beamten und Richter standen auch dort. Sie standen neben den Priestern. Die Priester trugen die Lade Jahwes. Fremde und Israeliten standen dort. Eine Hälfte stand am Berg Gerizim. Die andere Hälfte stand am Berg Ebal. Mose hatte das so befohlen. Er wollte das Volk Israel segnen. 34. Danach las Josua alle Worte des Gesetzes vor. Er las den Segen und den Fluch. Es war genau so, wie es im Gesetzbuch stand. 35. Josua las alles vor, was Mose befohlen hatte. Er las es der ganzen Gemeinde Israels vor. Auch die Frauen, die kleinen Kinder und die Fremden hörten zu.